Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Frisch aus dem Gym. Deswegen bin ich noch so ein bisschen rot in der Birne, sage ich mal. Heute war Beine mit Beinpresse und diesen ganzen Wahnsinn. Das habe ich schon voll lange nicht mehr gemacht, weil ohne Gym keine Beinpresse. Kimbi, bleiben Sie liegen, großer Bär. Bleiben Sie liegen. Ja, bis gleich. Oh, er braucht Zuwendung. So, Kimi, ich bin gleich wieder bei dir. Ja, war schön. Tut echt gut. Jetzt bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin. Jetzt mache ich das Coaching-Video des heutigen Tages. Mit dem Kaffee. Was ich euch heute erzählen möchte, ist, wie ich finde, sehr interessant. Und zwar geht es im heutigen Coaching-Video um, ich nenne es das magische Auge, nachdem man die Red Pill genommen hat. Ich nenne es das magische Auge, weil ich Coach Magic bin, aber man könnte es auch den Durchblick nennen. Oder den klaren Blick. Und das definiere ich so, also wir sind ja oft mit uns selbst beschäftigt. Wenn wir Auto fahren, sind wir in der Regel mit unserem Kram beschäftigt. Wenn wir einkaufen stehen an der Kasse, sind wir auch irgendwie mit unserem Kram beschäftigt, mit unserem Handy, mit unserem Einkauf. Und eigentlich kriegen wir von unserer Umgebung gar nicht so viel mit. Und ich möchte, und das ist Sinn und Zweck des heutigen Coaching-Videos, ich möchte, dass ihr euren Blick mal hochhebt. Ich möchte, dass, wenn ihr das nächste Mal an der Kasse steht, im Einkaufsladen, gut, das ist aktuell ein bisschen bescheuert mit der Maske, da kann man die Gesichter jetzt nicht so richtig lesen. Aber dieser Hokuspokus wird ja auch irgendwann wieder verschwinden. Ich hoffe, lieber gestern als morgen. Und dann empfehle ich euch, wie gesagt, Kopf mal hoch, guckt euch mal durch den ganzen Laden um und guckt euch die Leute mal an. Und was mir da aufgefallen ist, jedes Mal, wenn ich das mache, ist erschreckend. Insbesondere bei den Frauen. Denen steht die Unzufriedenheit wirklich ins Gesicht geschrieben. Also man sieht wirklich in ihrem Gesicht, dass sie völlig unzufrieden ist. Völlig. Und dann sieht man sie draußen auf dem Parkplatz, wie sie in einen wunderschönen Q7 einsteigt. Oder in Mercedes ML. Und sie ist unzufrieden. Sie ist gestresst. Beim Ausparken, wenn ihr irgendwas nicht passt, dann hupt sie, dann schimpft sie rum. Oder fragt man sich, was das eigentlich soll. Sie lebt in der First World, fährt ein deutsches Premium-Automobil, hat augenscheinlich die Möglichkeit, mit dem Premium-Automobil zum Einkaufen zu fahren. Sie hat genug Plata, um ihre Einkäufe zu kaufen. Also eigentlich eine Situation, die den Menschen Freude machen sollte. Oh. Kimi geht schon weg. Eigentlich eine Situation, die den Menschen augenscheinlich zufriedenstellen sollte. Und wir, wie ich finde, sind in unserer First World so dekadent geworden, dass wir uns an unserem Luxus, den wir augenscheinlich haben, nicht mehr freuen können. Und das hat mir meine Ex-Freundin auch immer, also das habe ich auch gesehen. Sie hatte zum Schluss alles: Auto, Ponyhof, Pferde, Glotze, jeden Schigi, den sie will. Und trotzdem ist sie unzufrieden. Kann mit meinem Geld zum Einkaufen fahren, muss dieses Geld nicht mehr erarbeiten. Trotzdem ist sie gestresst, trotzdem macht ihr das alles keinen Spaß und sie ist unzufrieden. Und wenn ihr den Blick mal hebt, jetzt an meinem Beispiel in diesem Einkaufsladen, im Lebensmittelgeschäft, im Discounter, und ihr guckt euch diese Menschen an und insbesondere die Frauen, dann stellt euch dabei mal die Frage, ob ihr der Mann von der oder der oder der oder der sein wollt. Oder der oder der oder der. Und wenn die sogar mit einem Mann dabei sind, guckt mal dem Mann ins Gesicht, wie viel Zufriedenheit ihr noch in seinen Augen erkennen könnt. Und da habe ich inzwischen ein geschultes Magic Eye. Wenn ich das sehe, ich sehe sofort, oh mein Gott, da will ich nichts mehr zu tun haben. Guys, mit diesen Menschen möchte man, die sind völlig. Die leben völlig so in so einer parallelen Unglückstraube in der ersten Welt. Und genau das Gleiche beispielsweise, wenn ihr, da könnt ihr das auch machen, das könnt ihr in allen Lebenslagen machen. Ob ihr am Bahnhof gerade sitzt, also ich hoffe ja, dass ihr ein Auto habt, oder beziehungsweise wenn ihr euren eigenen Weg geht, werdet ihr vielleicht schneller wieder in der Situation sein, dass ihr ein schönes Auto haben könnt. weil eure Ressourcen sich dann bei euch akkumulieren. Jedenfalls, ist ja auch egal, jedenfalls wenn ihr am Bahnhof seid, hebt mal den Blick, macht das gleiche Spiel. Oder was ich immer sehr interessant finde, ist, wenn ich jetzt beispielsweise meinen Einkauf ins Auto gepackt habe und dann sitze ich nochmal kurz im Auto 5 Minuten, weil ich nochmal meine WhatsApp-Sprachnachrichten anhöre oder sowas und dann gucke ich die Leute, wie sie da reingehen und da rauskommen. Und es ist einfach erschreckend. Es ist einfach erschreckend, wie schwermütig die sind. Das ist keine Leichtigkeit. Es gibt Ausnahmen, gar keine Frage. Es gibt auch Frauen, die da lachen, junge Mädchen, die lachen und so weiter. Da gibt es alles, aber die überwiegende Mehrheit ist wirklich also in ihrem Alltag so dermaßen gefangen und so unzufrieden. Und insbesondere die Frauen. Da müsst ihr mal drauf achten. Und das andere, was ich auch sehr interessant finde, wenn ihr im Auto an der Ampel steht oder an einer Kreuzung, dann guckt mal in diese schönen Automobile, weil alte Autos fährt ja heute komischerweise keiner mehr, sind ja alles neue Autos. Und dann guckt ihr in diese wunderschönen Autos rein, was die alle fahren und guckt mal in die Gesichter. Und da sieht man erschreckende Pflaumen. Also wirklich, ich möchte mit dieser Pflaume nichts zu tun haben. Wenn ich die da sehe in ihrem Auto, wie sie da sitzt, mit ihrem unzufriedenen Gesichtsausdruck, die ganze Fluppe hier unten. So, das hat doch nichts mit Lebensfreude mehr zu tun. Und diese permanente Unzufriedenheit, die sie umgibt, die sieht man in ihrem Gesicht. Und diesen Blick dafür könnt ihr bekommen. Ihr müsst nur, wie gesagt, den Blick mal hochheben, die Leute mal angucken. Und wenn die zurückgucken, guckt auch nicht weg. Die gucken weg, dauert gar nicht lange. Müsst den Blick nur 5 Sekunden standhalten, dann brechen die zusammen. Game over. Ihr müsst ihn einfach nur in die Augen gucken. Und dann merkt ihr, wie die, das war's, können die gar nicht, die können euch gar nicht in die Augen gucken. Und da solltet ihr euren Blick einfach mal schärfen, weil wir Männer sind ja visuelle Wesen, wie man sagt. Wir sind ja von Frauen quasi, wenn wir die schöne weibliche Form sehen, dann geht ja in unserem Gehirn das Belohnungssystem an. Und wir möchten mehr davon sehen und wir können unseren Blick nicht mehr abwenden und so weiter. Also das müsst ihr auch trainieren. Wendet euren Blick ab oder beziehungsweise guckt ihr mal in das Gesicht. Und dann versucht mal diesen Schleier der Illusion, versucht mal durch den Schleier, durch den Nebel durchzugucken und guckt mal wirklich in dieses Gesicht und guckt mal, wie viel Zufriedenheit da drin ist. Und das ist das, was ich euch in diesem im heutigen Coaching-Video mitgeben möchte. Entwickelt das magische Auge und guckt und werdet so eine Art Zufriedenheitsdetektor und dann werdet ihr merken, egal wie hübsch diese Mädchen sind, zufrieden sind die nicht. Wie ich in meinem gestrigen Coaching-Video mit der Hypergamie in allen Lebenslagen, ich werde das jetzt auch gleich nochmal zum Ende nochmal verlinken, für den, der es noch nicht gesehen hat, der kann sich das gerne nochmal anschauen, sollte man unbedingt tun. Ja, das möchte ich, dass ihr das mal öfter tut im Leben. Einfach mal den Blick hochhebt, kurz aus eurer Traube raus und ich aus meiner Traube raus und guckt euch die Leute mal in alle Richtungen an. Schaut sie sich mal, euch mal richtig an und dann werdet ihr merken, wovon ich hier gesprochen habe. Und das ist der Blick, den ihr bekommen müsst, um den Durchblick zu kriegen. Tatsächlich. Ich habe hier, ich würde es euch so gerne zeigen, ich habe in meinem Handy eine Sammlung von, ich nenne sie die Teufelsfrauen. Also ich habe die Gesichter, wenn die das in ihrem WhatsApp und in ihrem IG-Stories und so weiter, dann screenshotte ich die mir kurz raus, weil das ist for science, das ist einfach unbezahlbar. Das ist einfach unbezahlbar, diese Gesichtsausdrücke und was die da für Bilder und für Videos von sich reinhauen. Das muss man for science archivieren. Das ist also unglaublich für die Nachwelt. Sonst glaubt mir das später keiner. Und das würde ich euch gerne zeigen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier mit reinhaue, dann wird sich das auf meinen Kanal nicht so gut auswirken, weil wenn die entsprechend Beschwerde einlegen und so weiter. Ja. Deswegen lasse ich das. Wer weiß, vielleicht irgendwann machen wir mal ein Red Pill-Treffen, wo nur die Männer zusammenkommen, die alle ihren eigenen Weg gehen. Die anderen Männer haben eh keine Zeit. Die müssen in den Garten und müssen noch das und das einpflanzen, wie die Frau das gerne haben möchte, weil, ne, ist ja Sommer und die müssen die Hecke schneiden und so. Ja, probiert es mal aus. Schärft euren Blick. Und das, was ihr da sehen werdet, ist wirklich ernüchternd. Und wie gesagt, Zufriedenheit und Lebensfreude ist unbezahlbar. Und wenn man so ein Lebensfreude-Absauger in seiner Umgebung hat, dann werdet ihr auch merken, wie euch die Zufriedenheit dann abfließt. Und das ist etwas, das man auf gar keinen Fall zulassen darf. Deswegen macht's wie Coach Magic und geht euren eigenen Weg. Und das fällt einem noch viel leichter mit einem geschärften Blick, muss ich wirklich sagen. Wenn man das magische Auge hat, dann sieht man, was los ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, vielleicht ist dem einen oder anderen was Ähnliches schon aufgefallen. Ich freue mich über eure Daumen hoch, über eure Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, folgt mir bei Instagram. Und bis morgen, Leute. Tschüss.